Programm fort mit einem Hörspiel zu der Frage, wohin mit dem Atommüll? Dies ist eine Müllkippe, wie es Tausende in unserem Lande gibt. Täglich werden Dutzende von Wagenladungen mit den Abfällen unserer Gesellschaft hierher gebracht. Von der Zigarettenpackung bis zum alten Autoreifen, von der unbrauchbaren Computerkarte bis zu den Kakaoschalen aus der Schokoladenfabrik. Es gibt fast nichts, was man hier nicht finden kann. Alles, was unbrauchbar, nutzlos, wertlos geworden ist, wird hier zur letzten Ruhe gebettet. Auch Absonderliches. So ging vor 3 Jahren folgende Meldung durch die Presse. Atommüll auf der Müllkippe gefunden. Eine Plastiktüte mit 100 Harzkügelchen aus einem Filter des Atomkraftwerkes Obrichheim landete auf dem Müllabladeplatz. Dies war eine Meldung, die viele Gemüter erregte und lange Diskussionen auslöste. Warum? Was ist am Atommüll so gefährlich, dass er nicht einmal auf die Müllkippe darf? Wenn man ihn nicht dorthin werfen kann, wie soll man ihn denn sonst loswerden? Wo kommt überhaupt der Atommüll her und wie entsteht er? Fangen wir ganz von vorn an und fragen wir nach der Anlage, die den Atommüll produziert. Nach dem Kernkraftwerk, genauer, nach dem Kernreaktor. Wie arbeitet ein Atomreaktor? Das ist eine Frage für den Kernphysiker. Um zu begreifen, was in einem Atomreaktor passiert, gehen wir gleich in das Herz der ganzen Anlage, in den Reaktorkern. Hier sind Stäbe eingebaut, die eine bestimmte Sorte Uranatome enthalten. Diese Uranatome haben eine besondere Eigenschaft. Sie sind leicht spaltbar. Der wichtigste Vorgang, die Voraussetzung für alles, was danach und drumherum geschieht, ist die Kernspaltung. Stichwort Kernspaltung. Ein Atomkern ist nicht einfach etwas Festes, Geschlossenes, Unteilbares, sondern er ist aus Bausteinen zusammengesetzt. Zwei der schwersten Kernbausteine sind die positiv geladenen Protonen und die neutralen Neutronen. Durch die kosmische Strahlung, also durch die Strahlen, die aus dem Weltraum zu uns auf die Erde dringen, befinden sich im Raum auch immer freie, nicht an Atome gebundene Neutronen. Ein Urankern ist von Natur aus schon ziemlich instabil gebaut und so braucht ein Neutron, das mit ihm zusammenstößt, sich gar nicht groß anzustrengen und schon ist es passiert. Der Kern ist gespalten. Aber nicht nur das. Aus den Bruchstücken lösen sich gleich noch ein paar Neutronen. Wenn die nun auf weitere Urankerne treffen, passiert genau dasselbe wie beim ersten Mal. Und eine Kettenreaktion setzt ein. Dieser Vorgang wäre zwar wissenschaftlich faszinierend, aber wirtschaftlich vollkommen uninteressant. Wenn dabei nicht etwas entstehen würde, was sich industriell nutzbar machen und somit verkaufen ließe. Energie. Das sagt der Vertreter der Reaktorindustrie. Und er hat recht. Bei der Kettenreaktion werden nämlich große Wärmemengen frei. Die Brennstäbe mit dem Uran hängen bei unseren Reaktoren deshalb wie Tauchsieder im Wasser. Sie erhitzen das Wasser und erzeugen so Dampf, der über mehrere Zwischenstufen Elektrogeneratoren antreibt. Und dieser elektrische Strom ist schließlich das, was wir von der Reaktorindustrie von so einem Kernkraftwerk erwarten. Schön und gut. Wenn das alles wäre, was in einem Reaktor erzeugt wird, dann brauchten wir Umweltschützer uns ja keine Sorgen zu machen. Das größte Problem beim Reaktorbetrieb aber ist die Radioaktivität. Stichwort Radioaktivität. Die uns so vertraute Welt der Dinge ist im Großen und Ganzen aus stabilen Atomen zusammengesetzt. Aber unter diesen vielen Atomen gibt es auch einige, die leiden an einer Art Zerfallsfieber. Kernbausteine, Elektronen, winzige Teile der Atomhülle, manchmal auch elektromagnetische Wellen werden weggeschleudert. Dabei entstehen leichtere Atome, die auch wieder radioaktiv sind und weiter zerfallen. Es gibt ganze Zerfallsreihen, an deren Ende allerdings wieder stabile Atome stehen, zum Beispiel Blei. Für die Strahlungsdauer haben wir einen besonderen Begriff, die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Hälfte der Atome eines radioaktiven Stoffes seine Strahlung abgegeben hat. Es gibt Stoffe, deren Halbwertszeit nur den Bruchteil einer Sekunde beträgt und andere, bei denen sie Millionen oder gar Milliarden Jahre dauert. Und dieser Vorgang spielt sich sozusagen im Geheimen ab. Denn wir haben überhaupt kein Organ, um die radioaktive Strahlung wahrzunehmen. Außerdem ist sie in gewissem Sinne ansteckend. Marie Curie, die große Forscherin, die das Radium entdeckt hat, erzählt in Ihren Erinnerungen? Beim Experimentieren mit stark radioaktiven Substanzen werden die verschiedenen Gegenstände, die man in den Labors benutzt, mit der Zeit sämtlich radioaktiv. Die Stäubchen, die Luft des Raumes, sogar die Kleider werden radioaktiv. Doch das war nicht die einzige Wirkung der Strahlen. Marie Curies Mann, der ebenfalls Physiker war, setzte seinen Arm der radioaktiven Strahlung aus und zog sich dabei eine Wunde zu, wie bei einer Verbrennung. Dann führte Pierre Curie gemeinsam mit Ärzten langwierige Tierversuche durch. Schließlich stellte er fest, dass die radioaktiven Strahlen kranke Körperzellen zerstören und so verschiedene Krankheiten heilen können. Diese Methode wird auch heute noch angewendet, zum Beispiel in der Krebsbekämpfung. Aber noch eine andere, allerdings heimtückische Wirkung der radioaktiven Strahlen machte sich bei Marie Curie im Laufe der Jahre bemerkbar. Für ihre Schüler hatte sie strenge Vorsichtsmaßregeln aufgestellt. Die Behälter mit den radioaktiven Substanzen mittels Zange anfassen. Ungeschützte Behälter niemals berühren. Bleiplatten verwenden, um sich vor den schädlichen Strahlungen zu schützen. Sie selber hielt sich nie an diese Vorsichtsmaßnahmen. 25 Jahre lang hatte sie mit dem Radium zu tun, atmete das radioaktive Gas Radon ein, das von ihm ausgeht. Als sie dann krank wurde, waren die Spezialisten, die zu ihr gerufen wurden, völlig ratlos. Erst nach langwierigen Untersuchungen erkannten sie die Ursache der Krankheit, die radioaktive Strahlung. Als Madame Curie starb, schrieb ein Professor: Man kann Madame Curie zu den Opfern des Radiums zählen, das sie gemeinsam mit ihrem Mann entdeckt hat. Da Radioaktivität so außerordentlich gefährlich ist, muss man sich vor diesen Strahlen schützen. Abstand halten und Abschirmung sind Möglichkeiten des Strahlenschutzes. Eine Reihe von Stoffen bremst die radioaktiven Strahlen dermaßen ab, dass sie nicht hindurchdringen. Blei, Beton, aber auch so etwas Alltägliches wie Wasser gehören dazu und leisten als Abschirmmaterial gute Dienste. So ist auch der Reaktorkern von mehreren Abschirmwänden umgeben. Denn abgesehen von den verschiedenen Labors, in denen mit radioaktiven Substanzen experimentiert wird, ist der Reaktorkern die Quelle aller Radioaktivität im Atomkraftwerk, also auch die Quelle des radioaktiven Mülls. Stichwort: radioaktiver Müll. Wir haben schon erfahren, dass die Brennstäbe mit dem Uran wie ein Tauchsieder im Wasser hängen und es erhitzen. In den Brennstäben bilden sich beim Betrieb radioaktive Elemente, zum Beispiel Strontium 90, Plutonium 239, Jod 129. Die meisten werden in der Umhüllung zurückgehalten und bilden, wenn die Brennstäbe verbraucht sind, den hochradioaktiven Müll, mit dem wir uns in einer anderen Sendung beschäftigen werden. Aber ein Teil dringt doch ins Wasser. Und einige strahlende Elemente sind gasförmig und geraten in die Luft. Und gefährden damit das Betriebspersonal und, wenn sie nach außen dringen, die gesamte Umwelt. Wenn man, wie ich, den Umweltschutz ernst nimmt, kann man das nicht so einfach hinnehmen. Als Vertreter der Reaktorindustrie kann ich nur sagen, dass wir einen geradezu ungeheuren Aufwand an Sicherheitsmaßnahmen treiben. Der ganze Reaktor ist durch abschirmendes Material in verschiedene Sicherheitsbereiche eingeteilt. Der innere Bereich, in dem der Reaktorkern liegt, die sogenannte heiße Zone, darf ohne Schutzanzug gar nicht betreten werden. Dieser Schutzanzug verhindert, dass die Leute, die dort eventuell arbeiten müssen, mit Radioaktivität in Berührung kommen. Ja, dazu kommt noch jede Menge Filter. Die Luft und das Wasser eines Atomreaktors werden also ständig gefiltert und in den feinen Filtersieben bleiben die strahlenden Substanzen hängen. So 99,9% aller radioaktiven Stoffe aus der Reaktorluft werden im Filter zurückgehalten. Der winzige Rest wird so lange mit sauberer Luft verdünnt, bis der radioaktive Anteil so gering ist, dass er weit unter der vorgeschriebenen Menge liegt. Und dann wird das Ganze über den Kamin an die Außenluft abgegeben. Auch die Abwässer sind fast frei von Radioaktivität. Womit dann so getan wird, als ob das Problem gelöst sei. Tja, wenn es sich nur um ein oder zwei Atomkraftwerke handeln würde, dann wäre alles ja vielleicht nicht so schlimm. Aber auf der ganzen Welt arbeiten fast 200 von solchen Kraftwerken, die alle dauernd sogenannte kleine, ungefährliche Mengen Radioaktivität an die Umwelt abgeben. Aber das meiste bleibt doch in den Filtern hängen. Und das verunreinigte Wasser wird verdampft, bis nur noch die radioaktiven Reste zurückbleiben. Das gehört zum Alltag eines jeden Atomkraftwerks. Mitunter aber gibt es noch weit größere Probleme. So konnte man im Januar 1977 in den Zeitungen lesen: Panne in Gundremmingen. Atomkraftwerk stillgelegt. Wegen einiger Kurzschlüsse in den Stromleitungen konnte das Kernkraftwerk Gundremmingen keinen Strom mehr an das Versorgungsnetz abgeben. Der Reaktor schaltete sich automatisch ab. Dadurch entstand aber ein Überdruck im Reaktordruckgefäß und die Ventile bliesen jetzt den radioaktiven Dampf in das Reaktorgebäude. Hier schlug er sich nieder und 200.000 Liter radioaktives Wasser überfluteten Maschinen und elektronische Geräte. Nachdem das Wasser abgelassen und gereinigt worden war, musste das ganze Reaktorgebäude gesäubert werden. Jedes strahlende Stäubchen musste mit Spezialreinigern entfernt werden. Wo Wasser eingesickert war, musste man sogar den Fußboden aufreißen. Und was macht man nun mit radioaktiven Fußbodentrümmern, Reparaturteilen und alten Putzlappen? Wohin damit? Zunächst mal muss das Zeug verpackt werden. Zweckmäßigerweise unterscheiden wir zwei Arten von Müll. Schwach radioaktiven Müll mit geringer Strahlung und mittelradioaktiven Müll mit stärkerer Strahlung. Für beide Arten haben wir uns eine Einheitsverpackung ausgedacht. Stahlfässer. Radioaktive Werkzeuge, Handschuhe, Reparaturteile, verbrauchte Filter und so weiter und so weiter. Alles wird in diese Stahlfässer gefüllt. Die flüssigen oder matschigen Rückstände erfahren noch eine Sonderbehandlung. Sie werden mit Beton oder Bitumen vermischt und dann verfestigt. Damit wäre das Zeug also verpackt und im Keller des Atomkraftwerks gelagert. Aber damit ist es immer noch nicht aus der Welt geschafft. Aus der Welt schaffen kann man das Zeug auch nie mehr. Egal wo es ist, es bleibt radioaktiv strahlender und damit gefährlicher Müll. Stimmt, dass der Welt schaffen geht nicht, aber sicher lagern, das geht. So? Sie glauben also, es gibt wirklich eine sichere Endlagerung? Stichwort Endlagerung. Als die Atomindustrie entstand, ist man allerdings ziemlich sorglos mit dem radioaktiven Müll umgegangen. In Amerika ließ man radioaktive Flüssigkeiten im Gestein versickern und die Engländer pumpten das Zeug direkt ins Meer. Auf diese Weise wird es stark verdünnt. Verdünnt ist gut. In Lebewesen passiert nämlich genau das Gegenteil. Radioaktivität reichert sich in Lebewesen an. So kann die Radioaktivität des Planktons 5000 Mal so hoch sein wie die des umgebenden Meerwassers. Was das für die Fische und dann für den Menschen als letztes Glied der Nahrungskette bedeutet, darüber hat man sich wohl keine Gedanken gemacht. Doch man hat. In groß angelegten Unternehmungen wurden mit Beton verkleidete Fässer, die radioaktiven Müll enthielten, ins Meer versenkt. Und kein Mensch weiß genau, wie lange Beton dem aggressiven Meerwasser standhält, bis es sich auflöst und der ganze Kram herausgewaschen wird. Sowas kann bei uns auch nicht vorkommen. Wir lassen unseren radioaktiven Müll unter der Erde verschwinden. Begleiten wir einmal eine Fuhre radioaktiven Müll zur Endlagerstätte. Dicht verschlossen werden die Atommüllfässer auf Waggons der Bundesbahn und auf Spezialtiefladern zur Asse transportiert. Die Asse ist ein bewaldeter Höhenrücken in der Nähe von Wolfenbüttel in Niedersachsen. Die Geologen haben herausgefunden, dass darunter Salz liegt. Ja, unter einer dicken Gesteinsschicht liegt hier ein riesiges Salzpaket. Vor mehr als 200 Millionen Jahren hat sich das Salz Schicht um Schicht aus einem verdampfenden Ozean abgelagert. Dann haben sich Gesteinsschichten darüber geschoben, Verwerfungen, Faltungen sind entstanden, bis die ganze Gegend vor rund 100 Millionen Jahren zur Ruhe kam. Seitdem hat sich so gut wie nichts mehr verändert. Mehr als 50 Jahre lang wurde hier Salz gefördert. Dann wurde aus wirtschaftlichen Gründen der Salzabbau eingestellt. Und seit 10 Jahren wird in dieses Salzbergwerk radioaktiver Müll eingelagert. Mit dem Förderkorb werden die Müllfässer tief unter die Erde gebracht, umgepackt und mit einem Dieselfahrzeug hinunter auf die 750 Meter Sohle gefahren. Die Salzbergwerker haben ein riesiges Netz von Gängen, Höhlen, Kavernen und Tunneln hinterlassen. Erstaunlich ist nur, dass das Ganze nicht einstürzt. Das ist gar nicht erstaunlich, denn Salz ist ziemlich stabil. Schon, dass es bis heute ohne nennenswerte Veränderungen Jahrmillionen überdauert hat, ist ein Beweis für seine Beständigkeit. Außerdem ist Salz plastisch verformbar. Das hat zur Folge, wenn es unter hohem Druck steht, etwa durch darüberliegende Gesteinsschichten, dann entstehen keine Risse und Sprünge. Es bleibt dicht. In einer der vielen Höhlen werden schließlich die Putzlappen, die Fußbodenreste und Maschinenteile zur letzten Ruhe gebettet. Die Fässer werden in eine Grube gekippt und mit einer Schicht Salz überdeckt. Inzwischen ist auch ein Transporter mit mittelradioaktivem Müll angekommen. Dessen Strahlung ist aber viel stärker. Sie dringt durch die Fasswände nach außen und gefährdet jeden, der ihm zu nahe kommt. Deshalb haben wir auch einen besonderen Behälter konstruiert, der auf einen Waggon montiert ist. Seine Außenwand besteht aus drei Schichten. Stahl, Blei und wieder Stahl. Ein Knopfdruck und von Elektromotoren angetrieben öffnet sich ein Schieber, sodass man 5 Fässer hineinpacken kann. Im Bergwerk Asse werden dann die Fässer mit mittelradioaktivem Müll mit einem Magnetkran in eine Kammer versenkt, die für Menschen unzugänglich ist. Dann kann man dem Müll ja nur wünschen, Ruhe tief in Frieden. Für ewige Zeiten ist die Umwelt nun sicher vor ihm. Oder? So ungefähr. Schon nach 300 Jahren sind 99% aller Radioaktivität abgeklungen. Dann ist der Müll so gut wie unschädlich. Aber sich 300 Jahre in die Zukunft vorzustellen, ist völlig unmöglich. Das Jahr 2000 werden wir schon in etwa 20 Jahren erreichen. Und was danach kommt, verschwindet im Dunst von Hoffnungen, Befürchtungen, Träumen und Utopien. Vielmehr muss man in die Vergangenheit gehen, um ein Gefühl für einen derart langen Zeitraum zu bekommen. Wie sah zum Beispiel Europa vor 300 Jahren aus? Und wie verlief seine Entwicklung bis in die Gegenwart? Vor 300 Jahren herrschte in Frankreich der Sonnenkönig Ludwig XIV. Der Staat bin ich, war sein Motto, und alle europäischen Herrscher eiferten ihm nach. Die Türken hatten den Balkan erobert und standen schon vor den Toren Wiens, bis sie von einem großen Reiterheer zurückgeschlagen werden konnten. Von den übrigen Herrschern zunächst kaum ernst genommen, entwickelte sich Preußen zu einer Großmacht. Anfang des 18. Jahrhunderts stellte der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. eine Armee von langen Kerls auf. Sein Sohn, Friedrich der Große, lieferte sich 3 Kriege mit Österreich unter Kaiserin Maria Theresia um die Provinz Schlesien. Bald darauf beginnt in Europa der Kampf gegen Königswillkür und Fürstenhabsucht. Die Französische Revolution verkündet die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Zeit um 1800 ist die Zeit Goethes, Schillers und Beethovens, aber auch die Zeit Napoleons. Er erobert mit seinen Truppen Land um Land, bis er in den Befreiungskriegen von den unterdrückten Völkern besiegt wird. Das 19. Jahrhundert bringt dann einen ungeheuren industriellen Aufschwung, aber auch viele politische Konflikte, wie zum Beispiel den Deutsch-Französischen Krieg 1870 bis 1871. Schon bald nach der Jahrhundertwende beginnt es wieder zu brodeln und 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches wird die Weimarer Republik gegründet. Aber der erste Versuch, in Deutschland einen Staat auf demokratischer Grundlage zu errichten, dauert nicht lange. 1933 reißt Hitler die Macht an sich, 1939 beginnt er den Zweiten Weltkrieg. Aus den Trümmern Deutschlands entstehen nach dem Kriege 2 deutsche Staaten. Die Bundesrepublik wird Teil der NATO, die DDR wird Teil des Warschauer Paktes. Bei der Aufzählung auch nur der wichtigsten Ereignisse der letzten 300 Jahre dürfte wohl jedem klar geworden sein, dass das nicht nur irgendein genau abmessbarer Zeitraum ist. 300 Jahre sind bewegte, oft turbulente menschliche Geschichte, voller Veränderungen, Umwälzungen und auch Katastrophen. So kann man nur hoffen, dass die nächsten 300 Jahre etwas ruhiger verlaufen. Denn über einen solch langen Zeitraum muss der Atommüll sicher verwahrt, bewacht und kontrolliert werden. Durch alle Wechselfälle der Geschichte hindurch. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt da noch ein geologisches Problem. Unter der Erde finden wir nämlich nicht nur Salz und Gestein, sondern auch Wasser. Und Salz hat leider die Eigenschaft, sich in Wasser aufzulösen. Dann liegen Tausende von Fässern mit radioaktivem Müll in einer Salzbrühe. Wie lange wird es dauern, bis die Fasswände durchgefressen sind und das strahlende Zeug die Umwelt gefährdet? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Aber nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Herbert Gruhl hielt am 22. Januar 1976 vor dem Bundestag eine Rede, in der er Folgendes zur Debatte stellte. Auf längere Zeiträume gesehen ist die Erdkruste immer in Bewegung. Im letzten Jahr geriet in meinem Wahlkreis Ronnenberg die Erde in der Umgebung eines Salzstocks buchstäblich in Bewegung. Unerwartet brach Wasser ein, angeblich durch ein schwaches Erdbeben in 200 Kilometer Entfernung hervorgerufen. In der Lüneburger Heide hat die Erde inzwischen auch gebebt.